Das tote Herz von Josef Martin Bauer in einer Aufnahme aus dem Jahr 1938. Bis Anfang der 90er Jahre galt diese Produktion aus der Pionierzeit des Hörspiels im Dritten Reich als verschollen. Dann jedoch wurde das Hörstück des Romanciers und Erzählers, der nach dem Krieg vor allem durch die Verfilmung seines Romans »Soweit die Füße tragen« weltberühmt wurde, beim tschechischen Rundfunk in Prag wiederentdeckt. Rundfunkgeschichte hatte das Hörspiel bereits nach seiner ersten Ausstrahlung gemacht. Es wurde bei einer Umfrage des Deutschlandsenders in Berlin 1938 zum besten Hörspiel gewählt. Das Rezept des bereits damals versierten Funkautors Josef Martin Bauer mag heute simpel anmuten. Die Kombination eines klassischen Dialoghörspiels mit einer dramatisch zugespitzten Handlung und vor allem die erstmalige Verwendung eines lebendigen Geräuschs, das Pochen des gesunden und des kranken Herzens, verfehlte auf die damaligen Hörer seine Wirkung nicht. Mehr über den Autor Josef Martin Bauer und die rundfunkgeschichtliche Bedeutung dieser Produktion können Sie direkt im Anschluss an das Hörspiel in einem Nachwort von Hans-Ulrich Wagner erfahren. Zeitung, das Morgenblatt, die neue Illustrierte. Geben Sie her. 8:20, danke sehr. Zeitung, die neue Illustrierte, das Morgenblatt, klare Antwort der Reichsregierung. Neue arabische Unruhen in Palästina, erbitterte Kämpfe im Fernosten. Das Morgenblatt, Dr. Lorenz ermordet. Was? Dr. Lorenz ermordet? Jawohl, Herr. Der bekannte Arzt Dr. Lorenz? Ich weiß nicht, Sie können es ja nachlesen, 8:20. Danke sehr. Das Morgenblatt, Dr. Lorenz unter rätselhaften Umständen tot aufgefunden. Dr. Lorenz ermordet. Das Morgenblatt, Illustrierte, das Morgenblatt. Achtung, Achtung. Gestern Abend, kurz vor 11 Uhr, wurde der praktische Arzt Dr. Lorenz in seiner Wohnung Rabestraße 9 tot aufgefunden. Dr. Lorenz hatte, wie die sofort angestellten Erhebungen beweisen, noch bis 9 Uhr in seiner Praxis außer Haus gearbeitet. Kurz nach seiner Rückkehr empfing er den Besuch einer Dame. Vermutlich hängt dieser Besuch mit den Ereignissen zusammen, die sich etwa eine halbe Stunde später in der Wohnung von Dr. Lorenz begaben. Etwa um 11 drangen Wohnungsnachbarn, die Hilferufe vernommen hatten, in die Wohnung ein und fanden Dr. Lorenz am Boden liegend mit einer klaffenden Schläfenwunde auf. Alle Umstände deuten auf einen Mord hin. Die Polizei ersucht um Mithilfe der Bevölkerung zur Klärung folgender Fragen. Wer war die Dame, die den Mann am späten Abend noch besuchte? Wer hat um die fragliche Zeit im Haus oder dessen Umgebung Personen beobachtet, die sich in irgendeiner Weise verdächtig benommen haben? Wurde von Anwohnern oder Passanten beobachtet, dass sich um die Zeit der Tat jemand aus dem Haus entfernte? Mitteilungen, die auf Wunsch vertraulich behandelt werden, sind ohne Zeitversäumnis erbeten an die Polizeidirektion Zimmer 217. Ich wiederhole, Polizeidirektion Zimmer 217. Zeitung, neue Zeitung, das Abendblatt, sensationelle Verhaftung in der Mordsache Lorenz. Schnell ein Abendblatt. 10 Pfennige, danke sehr. Die Witwe eines bekannten Malers unter Mordverdacht verhaftet. Her mit der Zeitung. Bitte sehr. Dr. Lorenz im Verlauf einer heftigen Auseinandersetzung ermordet. Untersuchung der Mordsache Lorenz. Mehrstündige Vernehmung der Täterin. Wie viele Stunden soll diese Qual noch weitergehen? Die Entscheidung darüber liegt bei Ihnen. Ich habe nichts zu sagen, was ich nicht schon gesagt habe. Dann freilich wird die Vernehmung noch sehr lange dauern. Sie können mir doch kein Schuldgeständnis abpressen, wenn ich nicht schuldig bin. So sagen Sie alle. Wundern Sie sich darüber? Nein. Wer zu einer solchen Tat fähig ist, hat bedauerlicherweise nie den Mut zu, seiner Tat zu stehen. Ich habe nichts getan, was ich gestehen müsste. Vielleicht haben Sie unüberlegt gehandelt. Warum wollen Sie mir mit Ihren behutsamen Einschränkungen ein Geständnis abzwingen, dass Ihnen gar nichts nützt. Weil ich eben überlege, dass Sie überhaupt nur in maßloser Erregung imstande waren, den tödlichen Schlag mit einem so schweren Gegenstand zu führen. Welcher Gegenstand soll es gewesen sein? Hier, der Ständerfuß der Lampe. Sie irren. Wieso? In allem. Weil Sie kein Mensch sind, weil Sie nicht menschlich fühlen können, weil Sie nur eine Maschine sind, die in jeden Menschen hinein Untaten oder Verbrechen konstruieren muss. Das ist Ihre Pflicht, für die Sie jeden Menschen zu opfern bereit Ihr sind. Ihr kindliches Leugnen zwingt mich zu solcher Härte. Ich leugne nicht. Ich will ja beweisen und kann beweisen, dass ich um die fragliche Zeit längst daheim war. Bitte nennen Sie mir Ihre Zeugen. Zeugen? Können meine Kinder Zeugen sein? Ich habe vor 10 Uhr für den Größeren eine Menge Sachen gepackt, weil er am Morgen auf Fahrt gehen sollte. Gut. Wenn diese Aussage zu Ihrer Entlastung beitragen kann, werde ich die Vernehmung Ihres Jungen beantragen. Das dürfen Sie nicht. Ich muss sogar. Meine Kinder mit hereinziehen? Befragen muss ich Sie. Nein. Zu Ihrer Entlastung muss ich es unter allen Umständen tun. Zu meiner Entlastung müssen Sie ein Kind hereinziehen in diesen Schlamm und in diese Qual. Ein Kind, das noch nicht weiß, was Schlechtigkeit und Verbrechen ist. Nein. Bitte lassen Sie die Kinder in Frieden. Ich gestehe alles, was Sie von mir verlangen. Die Wahrheit? Nicht die Wahrheit, oder ja, die, doch, die Wahrheit. Das Verbrechen, den Mord. Wenn auf das Verhör der Kinder verzichtet wird. Wenn wir genug von Ihnen selbst erfahren. Fragen Sie. Ich gebe die Antworten. Nun gut. Sie kamen kurz vor 9 in die Wohnung von Dr. Lorenz. Ja. Sie bekamen Streit mit ihm. Ja. Um welche Dinge ging es dabei? Um welche Dinge? Um welche Sachen wir gestritten haben, wollen Sie wissen? Hm? Wir haben, das ist ja immer so, wir haben um geldliche Dinge gestritten. Verlangte Dr. Lorenz denn von Ihnen Geld? Ja, nein, vielmehr, ja, er verlangte Geld zurück. Sonderbar, recht sonderbar. Dr. Lorenz war dafür bekannt, dass er in Geldsachen absolut nicht kleinlich war. Das wohl. Dr. Lorenz hatte für alle Zwecke eine offene Hand. Er vergaß bei armen Leuten so ziemlich regelmäßig die Ausstellung einer Honorarrechnung. Und wenn ich nicht gänzlich falsch unterrichtet bin, dann waren Sie sowohl wie Ihr verstorbener Mann mit Dr. Lorenz offen befreundet. Das wissen Sie auch? Ich weiß mehr, als Sie denken. Aber beschreiben Sie bitte Ihr Verbrechen nun ganz genau so, wie es sich zugetragen hat. Muss das sein? Ich habe den Arzt Dr. Lorenz gestern abends, ich weiß nicht wann, ich habe ihn, weil er mir etwas nicht herausgeben wollte. Einen Schuldschein vielleicht? Einen Schuldschein? Schuldschein, ja. Ich habe Dr. Lorenz, weil er einen Schuldschein nicht herausgeben wollte, getötet. Sie waren sehr erregt. Ja. Sie haben diesen Ständerfuß der Lampe vom Boden aufgenommen? Ja. Und mit aller Wucht gegen den Mann geschleudert? Ja. Demnach haben Sie also in höchster Erregung gehandelt und fordern damit vom Gericht die Unterstellung des Tatbestands eines Totschlags. Nun nehmen Sie bitte den Ständerfuß einmal vom Boden auf und zeigen Sie mir, wie Sie dieses Instrument geführt haben. Na? Na, es ist ein schweres Stück, das weiß ich. Aber wer schon den Mut hatte zu einem solchen Verbrechen, der wird doch den kleinen Mut haben, die Tat noch einmal darzustellen. Na? Ach. Angelogen haben Sie mich. Angelogen mit jedem Wort. Sie sind überhaupt nicht imstand, diesen Lampenfuß vom Boden aufzuheben. Aber wenn Sie glauben, dass ich als Untersuchungsrichter meine Zeit dafür übrig habe, Ihre fantastischen Erzählungen anzuhören, dann irren Sie. Na, Wachtmeister, führen Sie die Frau in die Haft zurück. Und dann lassen Sie dafür sorgen, dass die Kinder der Inhaftierten Haus und Stadt nicht verlassen und jederzeit zur Vernehmung geholt werden können. Sie wollen nun wirklich meine Kinder in diesen ganzen Schlamm einer gerichtlichen Untersuchung hereinziehen? Abführen, habe ich gesagt. Ach, bitte. Ersparen Sie es den Kindern, wenn es schon mir nicht erspart bleiben darf, alles hier vor Ihnen aufzudecken, wie es war und wie es dazu kam. Bitte, bitte. Wollen Sie doch noch in letzter Minute gestehen? Ja. Herr Wachtmeister, gehen Sie. Und Sie gehen auch, Obersekretär. Ich danke Ihnen. Verzeihen Sie, dass ich hart sein musste zu Ihnen. Sie haben Dr. Lorenz nicht getötet. Sie konnten es rein physisch nicht. Und Sie konnten es auch nicht als Mensch. Als Mensch wohl nicht. Aber am menschlichen, am größten menschlichen, ist er zugrunde gegangen. Liebe? Liebe, ja. Und Freundschaft. Liebe und Freundschaft taugen schlecht zum Mörder. Den, der hier getötet hat, erreicht keine menschliche Gerechtigkeit mehr. Es war Andreas. Ihr Mann? Ja. Ihr Mann ist im April vorigen Jahres gestorben. Sind 1,5 Jahre. Sie wissen viel. Sie wissen vielleicht auch, dass Andreas 2 Jahre vorher krank war. Auch das. Lassen Sie mich alles nacheinander erzählen. Sie werden, wenn Sie überhaupt Mensch sind mit Gefühl und Verstehen, dann auch das Menschlichste daran begreifen können. Vielleicht bin ich denen, die mir so wie Sie gegenüber sitzen, der beste Freund. Auch wenn ich oft sehr hart sein muss. Ein anderer als Sie würde vielleicht die Umstände erfahren, aber nie die letzten Zusammenhänge. Ein anderer würde wohl auch nicht begreifen, dass ein Toter den Lebendigen getötet hat. Sprechen Sie. Ich stehe Ihnen für jede notwendige Zeit zur Verfügung. Wenn Sie mir glauben wollen, dass ich nicht schuldig bin, und wenn Sie glauben wollen, dass Andreas trotz allem nicht der Mörder seines Freundes ist, dann gern. Es sind jetzt knapp 4 Jahre, dass Andreas plötzlich schwer erkrankte. Er war in den Bergen gewesen. Allein? Für beide reichte es nie. Wahrscheinlich, weil Andreas seine Kunst sehr ernst nahm. Andreas hatte eben ein Bild verkauft. Davon wurden die Kohlen, die Materialschulden und ein wenig Wintervorrat bezahlt. Und es blieben noch 200 Mark für eine Erholungsreise. Er hatte das Recht auf eine kleine Erholung, denn er hatte vorher seine Nerven reichlich zu Schanden gearbeitet. Sie sprechen dabei immer nur von Andreas. Was wäre von mir auch zu sagen? Andreas brauchte Ruhe und musste fortgehen. Freilich, wenn ich gewusst hätte, dass er krank wiederkommen und dass alles so weitergehen würde, dann wäre ich mit ihm gefahren. Denn niemand mehr gibt mir die Stunden wieder, die so versäumt wurden. Er kam damals schwer krank zurück. Erzählen Sie alles der Reihe nach, wie Sie es in der Erinnerung behalten haben. Bitte? Bist du es, Johanna? Ja. Aber was ist los, dass du mich anrufst? Nicht viel. Ich muss doch nachfragen, wie es euch ergeht. Wie soll es schon gehen? Gut. Soweit man von gut gehen sprechen kann, solange du weg bist. Du, Johanna, vielleicht komme ich morgen heim. Morgen schon? Mhm. Ich würde mich natürlich unendlich freuen, aber trotzdem, bleib. Bleib noch, solange es dir gut tut. Ja, und solange das Geld reicht. Was macht der Abenteurer? Er spielt auf der Gasse und baut ein Schiff. Mindestens 80 Zentimeter lang. Damit wird er über das Meer fahren. Und der Blondschopf? Und der ist so lieb wie noch nie. Er heißt nicht Andreas. Er nennt sich Bondi und so oft man ihn fragt, gibt er zur Antwort, er werde dich holen mit seinem großen Auto. Andreas, bist du noch da? Woher weiß denn der Blondschopf, dass man mich holen muss mit dem Auto? Dir ist etwas zugestoßen. Nein, nichts sehr Schlimmes. Nicht, dass du glaubst, ich sei vielleicht abgestürzt. Aber krank bist du. Krank, ja, ein wenig krank. Ich weiß nicht, was das ist. Du weißt nicht, was das ist? Na, ihr Laien müsst ja nicht alles wissen. Sag mal, übrigens, kam es in den beiden Kniegelenken gleichzeitig? Nein, es war am Morgen nur ein leichter Schmerz im rechten Knie. Und abends ist es dann plötzlich als ganz heftiger Schmerz in beide Kniegelenke gefallen. Ja, du musst ganz ruhig liegen bleiben. Ja, ich fürchte nur, dass es auch in die Schultergelenke kommt. Poliarthritis rheumatica acuta. Gelenkrheumatismus? Ja. Ach du, sag es bitte Johanna nicht, wenn es gefährlich sein ja, soll. Ja, solchen Frau muss man es geradezu sagen. Bei ihr bestimmt das Maß der Gefahr die Kraft der Tapferkeit. Ja, aber ich will als Mann nicht immer von der Frau verhätschelt werden wie ein Kind. Du sagst ihr einfach, ich sei erkältet. So, und du glaubst wirklich, man könne eine solche Frau offen belügen? Nein, aber mach es behutsam mit ihr. Übrigens, bedeutet Gelenkrheumatismus eine unmittelbare Gefahr? Unmittelbar wohl nicht. Das Unmittelbare ist ein ungeheurer Schmerz, der wahrlich ertragen sein will. Aber du bist ja kein Kind, das gleich schreit, wenn es schmerzt. wie Kinder muss man die Männer behandeln, wenn sie krank sind. Das reicht schon eben, meine liebe Johanna. Andreas ist etwas deprimiert. Weil er nicht arbeiten kann und doch arbeiten möchte. Ja, aber er klagt nicht über Schmerzen. Ich habe ihm gesagt, wenn es sehr schlimm ist, dann musst du immer denken, es kommt noch viel schlimmer. Nun wagt er nicht zu stöhnen, um noch ein Recht zum Stöhnen zu haben, wenn es viel schlimmer kommt. Und damit kommen wir wunderschön über den Berg. Wenn es aber doch zu spät war. Du bist eine tapfere Frau, kleine Johanna. Ich muss nur wissen, wie die Gefahr aussieht. Dann habe ich nicht mehr Angst davor. Andreas ist tagelang ohne Behandlung in seinem reichlich kalten Zimmer gelegen. Das bedingt eine außerordentlich langwierige Krankheit und eine verzögerte Heilung, wenn... Wenn überhaupt noch eine Heilung möglich ist. Das wollte ich nicht sagen. Danke, Lorenz. Du, er erwacht eben. Guten Morgen, Andreas. Na, gut geschlafen? Ja, recht gut, danke. Aber immerzu habe ich den gleichen Traum. Ja, den kenne ich. Du hast geträumt, dass so recht wüste Männer mit einer schweren Baumsäge dir die Knie und die Schultern durchgesägt haben. Und zwar recht langsam und mit schlecht schneidender Säge. Ne? Nein, nein, daneben geraten. Heute haben sie mich guillotiniert, aber mehrere Male hintereinander. Und jedes Mal haben sie mich zu weit in die Maschine geschoben. Na, das ist natürlich eine Schlamperei, die abgestellt werden muss. Wir wollen versuchen, Ordnung in diese Guillotiniererei zu bringen. Also, guck mal her. Das rechte Bein zuerst. Kommst du schon wieder mit deinem vorsinnflutlichen Lebertran? Und wann darf ich endlich wieder einmal baden und diese Kruste abwaschen? Alles zu seiner Zeit, mein Lieber. Jetzt schütten wir wieder möglichst dick Ichthyol darum. Das färbt zwar ein wenig, aber es tut gut. Ja, mir soll es recht sein. Es muss dir wohl recht sein, sonst guillotinieren sie dich wieder im Traum. So, linkes Bein, auch fertig. Nun versuchen wir es mit den Armen und den Schultergelenken. Deine Kunst stinkt noch. Anrüchiger ist sie wohl auch nicht als die deine. Eiserne Naturen kommen drüber weg. Das ist ganz meine Ansicht, wenn ich durch dein Atelier gehe. Was müsst ihr zwar euch immer in den Haaren legen? Künstlerblut. Ach, ich habe mich mein Leben lang noch nie als Künstler gefühlt. Gottlob, sonst wären wir Feinde. Ja, wenn du den Unfug da mit mir noch lange treibst, dann sind wir so oder so Feinde. Schweig, du Patient, du. So, jetzt legst du dich wieder ganz bequem. So. Ja, so. Ganz ruhig. Johanna, wie schaut's denn mit dem Zeug zum Einnehmen aus? Es geht zu Ende. Dann beginnen wir wieder von vorn. Natrium, Salicylicum. Auch weiter zweistündlich einen Esslöffel voll nehmen. Schmeckt neutral und tut nicht weh. Und was das andere betrifft, das schauen wir vorsichtshalber einmal nach. Einatmen, den Atem anhalten. So. Jetzt ruhig weiteratmen. Na, das ist ja alles gut. Aber jetzt sehe ich dich hoffentlich so bald nicht wieder. Heute Nachmittag. Wiedersehen, alter Andreas. Wiedersehen. Ja, komm nur wieder. Lorenz, dein Lachen gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Also bitte, was ist? Das Lachen wird uns allen noch bitter schwer fallen. Muss ich das so verstehen, dass Andreas... Mut, kluge Frau. Es ist so viel Sonne bei euch, dass es den Tod in diesen Räumen nicht gibt. Ist es soweit, dass man vom Tod sprechen muss? Nein, bestimmt nicht. Aber wenn Andreas aufsteht von diesem Krankenlager, ist da ein anderer Andreas. Glaubst du, dass die Krankheit chronisch als ewige Belastung bleibt? Die Krankheit selbst werden wir in Monaten niederzwingen. Ich glaube fest, dass sie nicht wiederkommt, aber das Herz wird hernach nicht mehr gehorchen. Und eines Tages aussetzen. Aussetzen für immer? Nee, eines Tages. Es kann noch viel, sehr viel schönes Leben dazwischen liegen. Eines Tages wird jedes Herz schweigen. Das deine, das meine, jedes. Hernach wird man nur nach dem noch fragen, was nachklingt, in die Ewigkeit hinein. Wenn das Leben so viel Liebe war. Dann erlischt es auch mit dem Tag nicht, an dem der letzte Schlag des Herzens verklingt. Du darfst nicht lächeln über meine sonderbare Frage. Nein, aber viel Liebe, viel Güte wirst du ihm geben müssen, denn sein Herz wird dann noch empfindsamer sein für alles, was um ihn her ist. Und du weißt, dass noch viel, viel schönes Leben dazwischen liegen wird? Ja. Viel Arbeit, viel Wunderbares, was die Tage bringen, wenn sie an uns vorübergehen? Ja. Nur wird alles viel empfindsamer sein, viel leichter zerbrechlich, wenn eine böse Hand unachtsam daran rührt. Du sprichst so wunderbar von Andreas. Ach, von meinem Freund Andreas. Und von seinem Leiden. Wenn du so sprichst, fällt das Grauen vor dem Unvorstellbaren und das Fürchten vor dem Leid von mir ab. Hab nie Angst, Johanna. Nun, Andreas, wie fühlst du dich weiter? Lorenz ist mit dem Befund zufrieden. Ach, zufrieden, ja. Aber Lorenz weiß wohl nicht, was es heißt, ein halbes Jahr hier liegen müssen. Vor ihm liegen sie alle. Und ihn interessiert die endlose Wegstrecke nicht, wenn er nur zum letzten, endgültigen Erfolg kommt. Besser eine lange Zeit und dann gesund sein. Aber wer arbeitet inzwischen? Und wer malt das Triptychon weiter? Und wer wird statt meiner das Fresko machen? Und wer malt den Totentanz von Cambrai zu Ende? Du, wer sonst? Alles malst du weiter, alles. Das Triptychon, das Fresko, den Totentanz, alles. Das Leben wäre nur dort zu Ende, wo einmal keine Arbeit mehr vor dir stünde. Bitte? Hier ist Umbreg. Umbreg? Kunsthändler Umbreg. Kommen Sie bitte eine Viertelstunde zu mir. Ja, nein. Doch ja. Ich komme. Umbreg hat angerufen? Ja. Wie ist das eigentlich mit Umbreg? So, so. Die Frau des Malers Andreas. Gut. Soll er reinkommen? Hier bin ich. Nehmen Sie Platz. Darf ich Sie bitten, die Unterhaltung sehr kurz zu machen? Wie Sie wollen. Eigensinnige Frau Johanna. Dort drüben auf dem Tisch liegt die Quittung, die Sie unterschreiben wollen. 600 Mark? Wofür? Zwei Aquarelle sind verkauft und das große Öl. Die Essenträgerinnen? Hier haben Sie den Scheck. Ich habe mir gestattet, 50-50 abzurechnen wie bisher. Es ist gerecht so, denn schließlich habe ich ja Ihren Mann. Denn schließlich haben Sie ja meinen Mann durchgesetzt. Ich danke Ihnen. Sie sind eine verständige, wenn auch eigensinnige Frau. Da ist wenig zu danken. Oh, ich bin mir sehr klar darüber. Wer ist übrigens der Käufer der Bilder? Die Bilder sind nach auswärts verkauft. Was tut auch der Name des Käufers, wenn Sie ihn doch nicht kennen? Gibt es noch solche Menschen, die Geld für Bilder hingeben, ohne dass ihrem Mäzenatentum sogleich ein Denkmal gesetzt werden muss vor allem Volk? Sie spotten, junge Frau? Ja. Ihr Mann ist krank, habe ich mir sagen lassen? Nicht sehr schlimm. Ah. Sollte es wirklich sehr schlimm sein, so wissen Sie ja, dass der Kunsthändler Umbreg Ihnen zu Diensten steht. Ich hoffe, Ihrem großzügigen Angebot nicht näher treten zu müssen. Hoffen Sie nur. Man kann ja in Fällen der Not auch anders verrechnen. Nicht immer 50-50. Herr Umbreg. Man kann auch anders verrechnen. Man kann auch Imponderabilien mit in Rechnung stellen. Man kann der Not nicht einfach ihr brutales Recht lassen, wenn es eine unverdiente Not ist. Und wenn die Not einen so jungen, einen so hübschen Menschen umkrallen will. Herr Umbreg. Ich darf mich Ihnen und Ihrer allzu großen Liebenswürdigkeit empfohlen halten. Auf Wiedersehen. Sie kommen wieder, stolze Frau. Eine Frage dazwischen. Sind Sie nach diesem Tag wieder zum Kunsthändler Umbreg gegangen? Ja. Ich bin wieder zu ihm gegangen. Nicht nur einmal. Ich musste ziemlich häufig hingehen. Aber deuten Sie es bitte nicht falsch, Herr Untersuchungsrichter. Herr Umbreg forderte Bilder ein. Herr Umbreg wollte eine ganze Sammlung Aquarelle haben. Herr Umbreg verkaufte in dieser Zeit mehr für uns als je zu einer anderen Zeit. Sie hätten doch dieses Geschäftliche einmal wieder Ihrem Mann überlassen können. Meinem Mann? Andreas konnte malen. Andreas war Künstler. Aber in den Dingen des Geschäftes war er ein großes Kind. Und zudem, er wurde ja nicht mehr gesund. Von der schweren rheumatischen Erkrankung blieb freilich nur eine schwache Spur. Aber Andreas hatte monatelang zwischen Leben und Tod gehangen. Und davon blieb, was eben bleiben musste. Das Herz gehorchte nicht mehr. Heute, wo alles längst vorüber ist, wo dieses grauenhafte und doch irgendwie wunderbare Spiel vom Tod ganz zu Ende gespielt ist, verstehe ich erst alles. Wissen Sie, wie das Herz eines gesunden Menschen schlägt? Na, mein lieber Andreas, dein Herz, das hast du ja ordentlich zu Schatten gewirtschaftet. Das so geht man normal nicht um mit einem Herzen, das anderes zu spüren und zu erleben und zu vermitteln hat, als nur den taktgemäßen Nachweis, dass es gesund ist. Was du mit deinem Herzen getrieben hast, ist eine entsetzliche Misswirtschaft. Und doch habe ich Zeit meines Lebens nie so wunderbar arbeiten können wie jetzt. Natürlich. Du musst es ja besser wissen, wie gesund du bist. Weiß ich auch. Ach, du bist ein recht glücklicher Mensch. Du willst wissen, dass du gesund bist. Obgleich du dich elend mühen musst, wenn du nur die 3 Stufen der Staffelei hinaufsteigst. Ich muss mich damit bescheiden, dass ich am Ende meiner Wissenschaft angelangt bin, aber du willst weiter freveln und den Rest von Kraft noch zu Schanden arbeiten. Nur schrei nicht. Ach, bei mir hört es niemand. Bei dir dürfte ich schreien, weil Johanna längst weiß, wie es um dich steht. Was? Johanna weiß? Ja, ja. Auch das musste ich dir sagen. Damit du, wenn du morgen weggehst von hier, die Erinnerung mitnimmst an eine wunderbare Frau, die 4 Leben zu tragen vermag. Das ihre, das der 2 Kinder und das deine. Das deine aber trägt sie am edelsten. Du hast vom Weggehen gesprochen. Ja, ich bringe dich weg. Und morgen am späten Nachmittag sind wir in Bad Nauheim. Nein. Wir sind morgen Nachmittag in Bad Nauheim. Du bist bereits angemeldet, die Kur ist bereits durchgesprochen, jedes Hilfsmittel steht dir zur Verfügung und vielleicht in einem Vierteljahr, da bist du wieder hier und kannst dann weiterarbeiten. Nein, niemals. Du fährst. Unter keinen Umständen. Ich zwinge dich dazu. Ich erzwinge für dich das Weiterleben, weil du nicht das Recht hast, diese Frau und diese Kinder allein zurückzulassen in der Welt. Ganz abgesehen von dem Hungerleben, das einer Malerswitwe bestimmt ist. Ach, das Blatt hat sich gewendet, mein Lieber. Ja. Ah, die Welt hat etwas übrig für den Maler Andreas. Für die Kunst, für den Künstler. Ja, ein Hanswurst bist du. Und deine Kunst, wenn du sie nur missbrauchst zur Negation der Lebensverpflichtung, ist die banalste Torheit. Du gehorchst mir, weil du es dir und deiner Kunst, gerade deiner Kunst, schuldig bist. Ich verlange es für Johanna und verlange es für die Arbeit, die unerfüllt bleibt, wenn du vor der Zeit stirbst, am eigenen Leichtsinn und der kindischen Verantwortungslosigkeit. Ist das alles dein großer Ernst? Da gehst du oder gehst du nicht? Tja... Wenn du es sicher weißt, ich weiß es jedenfalls als Arzt. Für jeden anderen Menschen. Und für dich sage ich es als Freund. Gut. Morgen Abend bin ich also in Nauheim. Du wirst mich später einmal verstehen. Man muss einmal das Wunder dort erlebt haben. Denn es ist wohl der großen, tiefen Liebe ebenbürtig. Wenn die Menschen ihr Leben, ihr Wissen und ihre Liebe daran geben, auf den Schlag des Menschenherzens hinzuhören, ihn zu ergründen, zu deuten und ihn zurechtzuführen, wenn er falsch zu klingen beginnt, wie der Wirbelschlag der Totentrommel. Dr. Lorenz hat mich gebeten, Ihnen jede mögliche Aufmerksamkeit zu widmen, denn Ihre Erkrankung sei ernst. Wenn Sie mir die Wahrheit sagen, Herr Professor, in allem die Wahrheit, dann werde ich in allem tun, was Sie verlangen. Sind Sie verheiratet? Ja, sie heißt Johanna. Kinder? 2. Fräulein, ist die Trommel eingelegt? Was machen Sie denn da? Bitte ganz still liegen. Sie müssen doch keine Fäuste machen, wo alles so friedsam ist. So, und die Hände ganz ungezwungen legen. Vielleicht versuchen Sie einzuschlafen. Immer noch so schwach? Nein, na, jetzt wird es besser. Nun bleiben Sie ruhig zum Schlafen liegen. Sie dürfen wirklich einschlafen, wenn Sie uns die Arbeit erleichtern wollen. Den Film können wir Ihnen dann beim Erwachen schon fertig zeigen. Und wenn der Tod seine schlampige Unterschrift auf den Film gesetzt hat? Dann können wir ihm die Hand immer noch zurückreißen, damit er den abschließenden Punkt nicht dahinter setzt. Sie können helfen? So vermessen ist unsere Wissenschaft nicht, wie die Forderung unserer Patienten. Unsere Zielsetzung ist anders als die der übrigen Medizin. Wir sind Menschen und wo es um das Menschlichste im Menschen geht, ist wohl einige Bescheidenheit am Platz. Helfen können wir. Fast immer können wir helfen. Aber wir können nicht heilen. Wir können aufhalten. Wir können bessern. Wir können kräftigen und wir können die Folgeerscheinungen der Erkrankungen ausschalten. Aber den Schaden, den das Herz erlitten hat, den können auch wir nicht ungeschehen machen. Vielleicht ist es Ihnen schon begegnet in der Liebe. Dieses Gleiche, was kein Mensch heilen kann. An dem mögen Sie es verstehen lernen, was ich meine. An der Liebe. Johanna. Johanna. Gehen Sie, Fräulein, das Kardiogramm sofort entwickeln. Der Patient bleibt hier, bis er selbst erwacht. Er ist eingeschlafen. Es ist so wie mit der Liebe, Johanna. Mein lieber, lieber Andreas, weißt du, dass es schon 8 Wochen sind, seit Lorenz dich nach Nauheim gebracht hat? Die Zeit geht trotz allem schnell hin und ehe noch einmal 8 Wochen vergehen, bist du wieder bei uns. Manches bei uns ist unsagbar leer geworden, aber einen Raum gibt es im Haus, in dem die Leere nicht dringt. Im Atelier finde ich dich immer noch. Obgleich ich nur die bildverhangenen Wände, die leeren Keilrahmen, die Malgründe und die Skizzen sehe. Dort bist du, für uns drei wenigstens. Und auch Lorenz findet dich dort, wenn er kommt und für ein paar Stunden bei uns bleibt. Lorenz, unser großes Kind, liebt mich so, wie er dich verehrt als Freund. Und zuweilen überkommt mich etwas wie eine große Angst, wenn ich hinhöre auf das Erzählen von seinem Leben, das ganz dir und mir zu gehören scheint. Er fühlt sich fremd bei uns, solange du nicht hier bist. Er setzt sich weit weg von mir in eine Ecke, und wenn für die Kinder die Zeit zum Schlafengehen kommt, dann geht er heim, um nicht mit mir allein sein zu müssen. Unser großes Kind, Lorenz. Habe ich dir schon geschrieben, dass das Ernährungsministerium deinen Bauer im Stoppelfeld gekauft hat und dass Umbrig eine Mappe mit 12 Aquarellen aus dem Spessart verkauft hat? Natürlich habe ich es dir geschrieben. Aber schau, ich muss es dir immer wieder schreiben, denn so viel Freude lässt sich nicht mit einem Brief abtun. Ich werde es dir wohl auch das nächste Mal wieder schreiben müssen. Unser Matthias, der junge Abenteurer, hat sich in plötzlichem Verstehen zu seiner Mutter bekannt und schläft nicht mehr im Zelt, weil ich doch einen Beschützer brauche. Und unser Blondschopf, unser kleiner Andreas, läuft 50 Mal jeden Tag den Gang entlang und sucht dich im Atelier. Diese nicht begreifende Liebe eines Kindes, lieber Andreas, ist so wunderbar, dass ich immer wünsche, du möchtest hier sein und dies miterleben. Aber ehe wieder 8 Wochen vorüber sind, bist du wieder bei uns. Ganz gleich, wie lange es dauern mag. Ich bin immer und immer deine Johanna. Meine kluge, schöne Johanna, zählst du immer noch die Wochen bis zur Heimkehr, wie du es zu Anfang getan hast? Dann kommst du jetzt zur 13. Woche und in 4 Wochen bin ich bei dir. Muss ich dir sagen, wie ich mich freue darauf? Und doch gehe ich schwer von Bad Nauheim. Ich gehe schwer von dieser blütenweißen Stadt. Und noch schwerer von den Menschen, die als Ärzte vielleicht noch tiefer Menschen geworden sind, wo der Mensch ihnen mit dem Edelsten in die Hand gegeben ist. Sie haben mir das Leben erhalten und einen riesengroßen Mut und eine unendliche Lebensfreude geschenkt, die ich dir mitbringe, gute Johanna. Ich bin gestern ohne Halten und ohne Mühen zum Johannisberg hinaufgegangen, durch den Frauenwald bis hinauf, wo nichts mehr zu spüren ist von dem gespenstischen Spuk der Gradierwerke, wo die Stadt wie ein Bild klaren, gläubigen Lebens unter mir gelegen hat, wo sich die Wetterau auftut als friedvolle Landschaft. Vorgestern aber habe ich etwas Erschütterndes erlebt, als ich drüben im Institut einer Vorlesung beiwohnen durfte. Wie ein Unbeteiligter durfte ich inmitten der Hörer sitzen, aber ich glaube, sie haben mich alle erkannt. Ich glaube, ich habe den Boden unter mir verloren, als mein Herz hier vor 300 Menschen zu schlagen begann. Es ist wundervoll und erschütternd zugleich, wenn vom Menschen plötzlich alles Nebensächliche abgetan wird und nur noch das letzte Menschliche verbleibt. Ein Ton, der in die Ewigkeit hinein weiterklingt. Thank you. Ich weiß nicht, liebe Johanna, ob du dieses Wunderbare auch so fühlst wie ich. Sie haben hier den Ton meines Herzens auf einen schmalen, matt glänzenden Streifen Zelluloid aufgenommen. Und niemand wird diesen Ton je auslöschen. Niemand wird das Herz, auch wenn es einmal tot sein wird, zum Schweigen für alle Zeiten zwingen können. Es möchte zuweilen wie Wahnwitz anmuten, wenn der kleine Mensch seine sonst so unbehilflichen Finger in die Dinge der Ewigkeit zu legen wagt und das lebendige Herz aus dem kleinen Raum des Sterblichen heraushebt und zwingt, ewig zu leben, ewig zu schlagen, wenn nur der sterbliche Mensch, der dieses Herz sich untertan gemacht hat, will, dass es weiterschlage. Es hat zu jeder Zeit für dich geschlagen und wird, auch wenn es nach vielen Jahren einmal ganz zu schlagen aufgehört hat, doch noch weiter leben, dir zu Dank für deine wunderbare Liebe, du, meine Johanna. Grüß die Kinder, grüß unseren guten Lorenz, dein Andreas. Vier Wochen später holte Dr. Lorenz meinen Mann aus Bad Nauheim zurück. Von allem, was Andreas einmal erlitten hatte, war nur noch eine zuweilen sichtbare Müdigkeit geblieben. Er war der gleiche frohe Mensch wie zuvor. Er lachte, er freute sich mit mir. Er baute Schiffe mit unseren kleinen Abenteurern und behütete den kleinen Blondschopf mit einer fast abgöttischen Liebe. Oft habe ich ihn dabei betroffen, wie er lange, lange das kleine Gesichtchen betrachtete, als wolle er sich für Ewigkeiten jeden Zug einprägen. Ich habe oft gefühlt, wie er auch mich betrachtete. Aber wenn etwas wie Angst aufkam, dann wusste er mit einem Lachen, das alles wegzulöschen. Aus diesem Anfänglichen aber entwickelte sich allmählich eine sonderbare Unruhe und Hast. War es ihm zuerst schwer geworden, sich wieder in die Arbeit einzufinden, so begann er jetzt maßlos zu arbeiten. Wer weiß, Johanna, wie lange ein Leben dauert? Es dauert noch Jahrzehnte, wenn du nur haushalten willst mit deiner Kraft. Aber die Arbeit ermüdet nicht. Die Arbeit ist schön und die Arbeit muss sein. Das wird zum Wahn bei dir, Andreas. Nein, nein, es ist kein Wahn. Es ist eine klare Lebensrechnung. Ich kann mir nur eines grauenhaft ausdenken. Dass ich vor der Zeit sterben und ein Stück Lebensarbeit unerfüllt zurücklassen müsste. Aber so zerstörst du doch nur deine Arbeitskraft vor der Zeit. Du sprichst wie ein Kind, Johanna. Wir beide haben doch zu jeder Zeit Mut gehabt, den Dingen ins Auge zu sehen. Auch in grausamsten Möglichkeiten des Lebens. Wir können ohne Grauen das Wort Tod in den Mund nehmen. Nur dann wäre der Tod grauenhaft, wenn er das Leben vor der Erfüllung entzweireißen würde. Das Leben aber muss mir mit jedem Tag neu deine Liebe geben. Und mit jeder Woche ein Stück Erfüllung, bis... Bis? Ich weiß es nicht. Ein Ziel gibt es wohl nicht. Aber schau, heute kaufen Sie meine Bilder. Heute verlangen Sie immer neue Arbeiten von mir. Heute muss ich der Welt geben, was sie fordert. Ich selbst, ja. Ja, dafür lebe ich doch schließlich. Für einen Herrn Umbreck und seine sonderbaren, namenlosen Bilderkäufer. Warum misstraust du diesem Herrn Umbreck? Ist das Wort von der erfrorenen Seele nicht von dir selbst? Ja, aber er hat mir doch den Weg zum Erfolg geebnet. Und du siehst nicht, was dieser Herr Umbreck mit dir treibt. Das ist Inventur ausverkaufter Seele. Das nennt man das Herz eines Menschen auf der Fleischbank feilbieten in kleinen Stücken für die Suppenköchinnen. Alles 50-50, die Bilder, den Mann, sein Herz, sein Leben. Weißt du überhaupt, warum er es tut? Meinetwegen. Mir reißt er mit seinen Blicken die Kleider vom Leib, so oft ich zu ihm kommen muss. Und ich muss oft zu ihm kommen. Leider. Leider? Du bist ein großes Kind, Johanna. Ja. Kind. Mit allen Ängsten eines Kindes. Was würdest du wohl sagen, wenn dieser Umbreg deine Bilder aus irgendwelchen eigensüchtigen Gründen nur kaufen würde, um sie irgendwo ungesehen auf Lager zu nehmen? Bist du wahnsinnig, Johanna? Ich denke nur an die wunderbaren Arbeiten, die allein in diesen Monaten entstanden sind. Seit November malst du fast Tag und Nacht. Du bist in diesen Monaten wirklich unerschöpflich gewesen, immer neu, immer größer. Einmal wird das zu Ende sein. Einmal bist du seelisch und körperlich verbraucht. Und wenn dann das alles, was Stück um Stück als Kunst zählen darf und von jedem anerkannt wird, irgendwo versteckt lege. Sei erstens nicht maßlos in deinem Lob, wo ich selbst am besten weiß, wie schwach manche Arbeit noch ist. Und zweitens... Johanna, Komm, komm, sei wieder zuweilen das sorglose Kind, das den Mann belächelt, der alles so wichtig nimmt. Arbeite etwas weniger hastig. Hast ist nicht das rechte Wort. Ich arbeite tiefer als je. Aber mach zuweilen eine Pause. Für dich und auch für mich. Wenn du glaubst, es sei besser. Lorenz möchte uns morgen gern bei sich haben. Und zu Lorenz gehe ich jederzeit gern. Sag ihm, dass wir kommen. Ich sage ihm, er soll sich freimachen. Ja, aber er soll etwas zu essen beischaffen. Mir graut vor so einem Junggesellenhaushalt. Wenn du nur wieder lachen kannst. Ich sage es ja. Man soll eine Frau wie dich nicht an die Fragen eines Junggesellenhaushaltes heranlassen. Was kann ich denn für deine Unordnung? Meine Unordnung ist die wirkliche Lebensordnung, weil jeder Zweig dieser Schlamperei organisch aus dem Gebrauch des Lebens gewachsen ist. Johanna, gib jetzt die Flasche her. Das ist schon die überspitzte Berufsauffassung eines Internisten. Höchstenfalls die begriffliche Darstellung einer Seligkeit, die ich gern für ewig auf mich nehme. Ach, was verschlägt's bei dir schon, wenn du einmal des Guten zu viel tust? Ach, im Vertrauen, mein Herz ist auch kein Deut mehr wert als das deine. Dieses Ding, das wir mit so viel Ehrfurcht hegen, wird mir bestimmt einmal zum Türklöppel für die Ewigkeit. Und dennoch, mach's mäßig, wenn es sein kann. Ne? 2 Uhr hat's vorhin geschlagen. Für uns nicht. Aber für mich, glaube ich, hat der neue Tag doch schon angefangen. Hast du irgendwo einen Fetzen Papier? Ja, da draußen in meinem Zimmer, massenhaft. Nimm's verkehrt, wenn dich der Aufdruck stört. Oder schneide den Kopf weg, wenn du etwas skizzieren willst. Mit deinem Signum ist jede Liquidation 1000 Mark mehr wert. Siehst du, Lorenz? Er arbeitet auch hier. Ja, vielleicht ist für ihn die Arbeit das, was uns die Erholung ist. Und doch zerstört er sein Leben damit. Nein, der Wille und der Glaube an sich selbst hält ihn immer. Glaubst du? Ja, so bestimmt, wie ich dich lieb habe. Lass du nur diesem Glauben nie irre werden, wenn du Andreas lieb hast. Begreifst du überhaupt, welche Verwirrung du anrichten könntest, wenn du so über die Liebe sprichst? Nein. Ich habe noch nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich dich lieb habe. Weil ich für mich nicht das geringste Recht ableite. Darum darf ich es sagen, wie mir ist. Deswegen vielleicht bin ich immer noch unverheiratet. Du könntest mir schmeicheln damit und mich ängstigen zugleich. Nein, nein. Meine Freundschaft zu Andreas ist älter. Und diese allein entscheidet. Liebe kann es noch einmal geben, aber einen Freund? Na, such mir einen zweiten. Lorenz? Ja? Magst du mir nicht den Schlüssel zu deinem Schreibtisch geben? Das Maschinenpapier ist zu schlecht. Da, nimm ihn. Lorenz hat mir eben eine Liebeserklärung gemacht. Oh, oh, oh. Ihr Kindsköpfe. Nein, nein, nein, im Ernst? Ach, du bist mir viel zu wert als Freund, als dass ich dir diese Frau geben würde, die jedem Überschwang sofort hindernd in den Arm fällt. Etwas von dem, was er eben gesagt hat, war sein Ernst. Wirklich? Ja. Ich halte ihn zuweilen auf, seiner Gesundheit wegen. Ja, du musst das rechte Maß finden lernen, dass seiner Arbeit und deiner Liebe gleichermaßen gerecht wird. Es ist etwas wie eine andere Liebe über ihn gekommen, die Arbeit. Verzichte du einmal auf dein Recht. Jetzt stellt er deine Liebe auf die härteste Probe. Und wenn du ihn da verlassen würdest, müsste ich dich hassen, kleine, verzagte Johanna. Ich habe nur zuweilen Angst. Dies alles könnte zusammenstürzen und nichts verbliebe dann als eine furchtbare Leere. Lorenz! Lorenz! Na, na, na, was ist denn? Wie sieht's aus, Andreas? Du fällst näher weg. Keine Angst, netter Freund. Wie kommt die Mappe mit den 12 Aquarellen in deinen Schreibtisch? Ach Gott, das hat mir eben noch gefehlt. Wie kommen die Aquarelle zu dir? Ich habe schließlich das Recht, Bilder von dir zu kaufen. Nein, nein, nein. Nicht vor allen anderen Menschen. Wie kommst du zu diesen Bildern? Auf dem gewohnten, geschäftlichen Weg. Gekauft? Ja. Von Herrn Umbreck? Na, wer verkauft schon deine Bilder? Umbreck. Ausgerechnet Umbreck. Dieser seelenlose Hund. Schimpfst du nicht über den seelenlosen Hund. Was ist eigentlich mit diesem Herrn Umbreck? Ja, was soll schon sein? Nichts. Dich habe ich gefragt, Johanna. Gar nichts. Nein. Mit Umbreck ist nichts, gar nichts, gar nichts. Du hast zwar einmal gesagt, Umbreck reiße dir die Kleider vom Leibe mit seinen Blicken. Aber das ist ja Unsinn, das ist Lüge. Umbreck ist ja nur der Vorspänner für einen nicht genannt sein wollenden Herrn. Umbreck. Umbreck hat dich bekannt berühmt gemacht. Ja, ja, ja. In den Schubladen meiner ehrenwerten Freunde. Da. Also gib sofort die Bilder her. Zerreißen werde ich sie Stück um Stück. Da, 12 Stück, das Stück zu 80 Mark, alles 50-50, da! Gib mir wenigstens die Mappe und lass mich selbst die Bilder zerreißen oder verbrennen. Ich reiße meine Berühmtheit lieber selbst in Fetzen. 9 Stück, 10 Stück, 11 Stück, 12, gib her! Kunsthandlung Umbreck. Rechnung für Herrn Dr. Lorenz, hochwohlgeboren. Ölbild. Landschaft aus der Eifel, 600 Mark. Kunsthandel Umbrich, Rechnung für Herrn Dr. Lorenz, hochwohlgeboren. Hochwohlgeboren. Eine Sammlung werktätiger Nächstenliebe. Schön geordnet. Davon also habe ich mir das Kranksein gestatten können. Davon wurde Nauheim bezahlt. Davon leben wir nun seit fast 2 Jahren, von dir, von deiner Gnade. Mensch, hör doch zu, hör auf ein Wort zu. Du Lügner. So hast du meine Berühmtheit aufgebaut. Alles Lüge, vom Anfang bis zum Ende. Alle meine Bilder hast nur du aufgekauft über diesen Herrn Umbreck, diesen Verbrecher. Das ist ja nicht wahr. Was ich gekauft habe, ist nur ein kleiner Teil und ich habe es getan, weil es ganz gleichgültig ist, wo und um welchen Einsatz Sie mit Ihrem Geld spielen, Herr Dr. Lorenz. Ihnen ist doch alles gleichgültig. Nichts ist zu schmutzig und nichts zu heilig. Sie spielen, Sie handeln und schachern. Sie kaufen die Frau, die Sie mit Ihrer Liebe verfolgen, von der Not frei. Jawohl, denn einmal wird es sich schon lohnen. Andreas, du hast nicht das Recht, so zu sprechen. So. Darf ich nicht nachsprechen, was du vor einer Viertelstunde noch selbst gesagt hast? Komm, Andreas, du sollst ruhig werden. Du sollst wissen, dass dies alles nicht wahr ist. Schweigen Sie! Ich weiß, dass alles Lüge ist. Sie haben in mein Haus die ungeheure Lüge getragen, dass ich ein anerkannter, ein berühmter Maler sein soll. Sie haben gelogen, so oft Sie in unser Haus gekommen sind. Sie lügen vor mir, vor Johanna, vor allen. Ihre Liebe. Lüge. Aber Sie haben mich gepeitscht, dass ich wie ein Wahnsinniger arbeiten musste, dass ich mich erschöpft und verausgabt habe, um alles in Ihren Schubladen verschwunden zu wissen. Ach, wir waren einmal Freunde. Lorenz. Du und ich. Ich hätte es beinahe vergessen, dass wir Freunde waren. Du und ich. Du und ich. Am 14. April wurde Andreas beerdigt. Ein fremder Arzt stellte nach lässiger Untersuchung Sekundenherztod fest und wusste dennoch keine wissenschaftliche Begründung dafür. Und was soll ich Ihnen nun noch erzählen, Herr Untersuchungsrichter? Schonen Sie sich, Frau Johanna. Nur ein paar Fragen beantworten Sie mir bitte noch. Glauben Sie, dass dieses für Dr. Lorenz sicher tief erschütternde Erlebnis bestimmend war für alles Spätere? Wenn Sie den Verfall dieses Mannes meinen, ja. Der Obduktionsbefund der Landgerichtsrat. Danke. Sind Sie mit Dr. Lorenz weiterhin in Verbindung geblieben? Selbstverständlich. Er war immer unser Freund gewesen, unser einziger Freund. Sonst hätte ihn nicht Andreas Tod so schwer getroffen. Nie habe ich ihm den Selbstvorwurf ausreden können, dass er Andreas getötet hat. Als Arzt war er davon überzeugt, dass er mittelbar oder unmittelbar den Tod Ihres Mannes verschuldet habe? Als Arzt nicht, aber als Mensch. Dr. Lorenz soll in der letzten Zeit viel getrunken haben. Ja. Seine ursprünglich so gute Praxis soll ziemlich erschüttert gewesen sein. Ja, ich habe Lorenz nur selten noch gesehen. Wenn er kam, dann kam er an schönen Tagen, wo die Kinder im Garten spielten. Er verhielt sich eine Weile bei den Kindern. Er lachte mit ihnen wie ein Vater. Aber sobald er glaubte, ich könne dazukommen, ist er eilig weggelaufen. Noch eine Zwischenfrage. Haben Sie je einmal, ich meine bis zu jenem entscheidenden Tag, gewusst, dass Dr. Lorenz die Bilder Ihres Mannes aufkaufte? Glauben Sie, ich hätte mich nicht ebenso dagegen gewehrt wie Andreas? Gut. Wird es Ihnen nun sehr schwer fallen, mir zu erzählen, wie sich vorgestern abends alles zutrug?

Und niemand mehr löscht dieses Leben, solange das Herz noch schlägt. Ich bin nach einer Weile leise weggegangen und weiß nicht, was noch geschah. Es geschah nur noch einmal das Gleiche. Johanna! Johanna! Du bist weggegangen, du... Du lässt mich allein mit ihm. Johanna, hilf mir! Hörst du Andreas denn nicht? Hörst du nicht, dass er lebt, dass er ruft, dass er schreit nach mir? Andreas! Andreas! Du willst nicht tot sein, wo ich dich getötet habe! Ich! Andreas! Nach dem vorliegenden Obduktionsbefund starb er an einer Herzruptur, an einer gewaltsamen Zerreißung des Herzmuskels. Kann der Fall aus so geringer Höhe schuld sein? Ich weiß es nicht. Die Verletzung an der Schläfe, die durch den Sturz auf den Ständerfuß der Lampe verursacht wurde, ist nur von geringer Bedeutung. Also sind sie nun beide tot, weil der eine den anderen gerufen hat. Und kalt und laut geht das Leben draußen weiter. Zeitung! Zeitung! Das Morgenblatt! Der Fall Dr. Lorenz geklärt! Dr. Lorenz an einer Herzruptur gestorben! Zeitung! Und das Leben geht weiter. Und selten nur hört ein Mensch hin auf den wunderbaren Gleichtakt, der ewig ist wie die Liebe, die Freundschaft, das Leben. In einer historischen Aufnahme des Berliner Rundfunks aus dem Jahre 1938 brachten wir Das tote Herz, ein Hörspiel von Josef Martin Bauer. Als Sprecher wirkten mit René Deltgen, Hilde Körber, Theodor Loos, Walter Steinbeck, Paul Otto, Gustav Adolf Keune und viele andere. Regie führte Gerd Fricke. Wie bereits angekündigt, bringen wir zu dem Hörspiel Das tote Herz nun ein Nachwort des Rundfunkhistorikers Dr. Hans-Ulrich Wagner. Über 50 Jahre lang galt die eben gehörte Produktion als verschollen. Es schien, als sei in den Wirren des Zweiten Weltkrieges auch Bauers publikumswirksames Hörspiel aus dem Jahr 1938 vernichtet worden. Doch es schien nur so. Der sogenannte Prager Hörspielfund im Jahr 1993 brachte auch in diesem Fall eine Überraschung. Nicht nur das antibritische Propagandahörspiel »Rebellion in der Goldstadt« von Günter Eich, das immer wieder für Schlagzeilen sorgt, fand sich in der Außenstelle des tschechischen Rundfunks. Auch »Das tote Herz« von Josef Martin Bauer war darunter. Während des Weltkrieges hatte man in einer groß angelegten Aktion von Berlin aus Schellackplatten, Dezilitfolien und Metallmatrizen evakuiert. Ein Fundus von Konzerten, Reden, Weihespielen, Unterhaltungssendungen und eben auch Hörspielen sollte so in dem von Deutschland besetzten böhmischen Gebiet vor den Bomben gerettet werden. Ein ehemaliges Kloster in der Nähe von Prag wurde zum Schallarchiv. Es blieb unbeschädigt, und der ausgelagerte Bestand ging in die Hände des tschechischen Rundfunks über. Dessen Mitarbeiter betreuten die Mitschnitte über all die Jahre hinweg konservatorisch. In Prag hat sich das tote Herz sowohl auf Metallmatrize wie auch auf Dezilitfolien erhalten. Von diesen Folien auf die heute üblichen Magnettonbänder umzuschneiden, stellte ein technisches Problem dar, das von der Stiftung Deutsches Rundfunkarchiv in Frankfurt am Main gelöst werden konnte. Die erhaltenen Tonträger, zum Teil sogenannte Masterplatten, die man sich wie ein Negativ vorstellen muss, konnten mit aufwendigen Verfahren wieder zum Sprechen gebracht werden. So auch das Tote Herz. Einmal das beliebteste Hörspiel in Deutschland, das heute Abend wieder ausgestrahlt wurde. Das Tote Herz von Josef Martin Bauer war in der Tat vor über 60 Jahren das beliebteste Hörspiel. 1938 hatten die Hörspielverantwortlichen in Berlin ihr Publikum gefragt, welches Hörspiel hat ihnen am besten gefallen? Die Antwort fiel eindeutig aus. Bauer gewann den Wettbewerb mit großem Abstand. Sein gefühlvolles, spannungsreiches Hörspiel stieß auf begeisterte Zustimmung. Und Josef Martin Bauer heute? Die meisten werden den Namen des bayerischen Schriftstellers nur noch in einem anderen Zusammenhang kennen. »Soweit die Füße tragen«, lautet der Titel des Romans, mit dem ihm 1956 sein literarischer und publizistischer Durchbruch gelang. Die Heimkehrergeschichte um Clemens Forell wurde schnell zum Bestseller, die Story von dem aus Sibirien fliehenden Lanzer zum Longseller. Vor kurzem überschritt die Auflage der deutschsprachigen Ausgabe die 1-Million-Grenze. Ebenso bekannt wie der umfangreiche Roman dürfte die Fernsehverfilmung aus dem Jahr 1959 sein. Das deutsche Fernsehen steckte damals in den Kinderschuhen seiner Entwicklung. Soweit die Füße tragen, wurde als Mehrteiler in Szene gesetzt. Alle 14 Tage wurde eine Folge ausgestrahlt, insgesamt mehr als 6 Stunden packende Fernsehunterhaltung. Seit Anfang des Jahres setzt die Münchner Filmproduktion Kaskadeur die Romanvorlage neu in Szene. Ein Dialog zwischen der Enkel- und der Großvatergeneration sei angestrebt, betont der neue Hauptdarsteller Bernhard Bettermann. Doch zurück zum Hörspiel und zum Rundfunkautor Josef Martin Bauer. Hier führen die biografischen Spuren zu einem produktiven Romancier und zu einem äußerst versierten Medienschriftsteller. Der 1901 in Taufkirchen an der Vils geborene Sohn eines Bäckers sollte zunächst Priester werden. Er brach das Studium jedoch ab und wurde 1927 Schriftleiter der Lokalzeitung von Dorfen. Von 1935 an lebte er als freier Autor in seiner bayerischen Heimat. In den Nachschlagewerken ist vielfach von der bäuerlichen Welt die Rede, die der Schriftsteller gestalte. Vor allem seine Heimatverbundenheit wird betont. In älteren Literaturgeschichten, in Aufsätzen und Lexika während des Nationalsozialismus ist davon die Rede, dass er mitten in der Wirklichkeit des Bauernlebens stehe und aus ihr schaffe. Seine Menschen glauben an eine das Schicksal bestimmende Macht, glauben an Gott. All das deutet auf einen Autor hin, dessen literarischer Erfolg im Dritten Reich nicht allzu sehr überrascht. Als förderungswürdiger Schriftsteller eingestuft, kann Bauer zwischen 1933 und 1942 nahezu jedes Jahr ein neues Buch vorlegen. Seine Romane und Erzählungen befriedigen das große Unterhaltungsbedürfnis. Freilich, der Übergang von einer naturverbundenen Dichtung zu einer kitschigen Literatur der heimatlichen Scholle ist nur allzu fließend. Wer sich als junger Autor um 1930 gegen die Großstadt, gegen die moderne Zivilisation wehrte, geriet wenig später unvermeidlich in die Gefahr, für die Propagandierung der neuen Volksgemeinschaft vereinnahmt zu werden. Zu den Vertretern der jungen Generation, die sich seit 1930 mit einem antimodernen und antizivilisatorischen Zurück zur Natur äußerten, zählen Günter Eich, Martin Raschke, Peter Huchel, Horst Lange, Oda Schäfer und viele andere. Auch Josef Martin Bauer gehört zu diesem Generationstypus, der so auf die Krise am Ende der Weimarer Republik reagiert. Bauer war sein Leben lang ein eigenbrötlerischer Einzelgänger. Nur für kurze Zeit riss ihn der Jugendpreis Deutscher Erzähler 1930 aus dem ländlichen Alltag. Oskar Lörke hielt den Besuch des, wie er schrieb, preisgekrönten Dichters aus dem tiefen Bayern lakonisch und ein wenig schmunzelnd in seinem Tagebuch in Berlin fest. Auch der Rundfunk interessierte sich in dieser Zeit für den jungen, antimodernen, antizivilisatorischen Romancier. Um 1930 setzte Josef Martin Bauer zu einer steilen medialen Karriere an. in seinen beiden ersten stark dialektal gefärbten Hörspielen Kain und Brot für den Bayerischen Rundfunk in München schlägt Bauer bereits seine wichtigsten Themen an. Das Motiv vom verlorenen Sohn, der aufs Land zurückkehrt, und der Einbruch der Moderne in die dörfliche Idylle. In immer neuen Variationen umkreist der Autor die, wie ein Hörspielkritiker schreibt, Gestaltung und Sinngebung bäuerlichen Lebens. Das ursprünglich naiv gedachte Heimatlob, das volkstümliche Sujet von der rauen, aber idyllischen Arbeit auf dem Lande, wird unversehens zur volkhaften Literatur, nicht selten zur propagandistisch ausgenutzten Blut- und Bodenliteratur. Exemplarisch dafür steht sein Hörspiel »Der ewige Bauer«. Die Verbundenheit des Landmannes mit seinem ererbten Hof wird zur Selbstbehauptung eines ganzen Volkes stilisiert. Die vom Dreißigjährigen Krieg bis in die Gegenwart reichende Geschichte wird am 29. September 1933 urgesendet, genau an dem Tag, an dem der neue nationalsozialistische Staat sein sogenanntes Reichserbhofgesetz verabschiedet. Seine Dichtung stelle eine Verständniswerbung für das deutsche Bauerntum dar, schreibt der Literat an die Reichsrundfunkgesellschaft. Vielleicht mochte er selbst daran glauben. Die Programmstrategen des Dritten Reiches jedenfalls hatten mit derartigen Hörspielbeiträgen bereits ihren Kampf um die nationalsozialistische Volksgemeinschaft aufgenommen. Der aus dem ländlichen Milieu schöpfende Autor wurde mit seinen immer neu gestalteten Bauernthemen zum Aushängeschild des Dritten Reiches. Aber Bauer wandte sich auch anderen Stoffen zu. So bearbeitete er mehrere historische Vorlagen und dichtete die mittelalterliche Mär des Meyer Helmbrecht nach. Schließlich widmete sich der Autor einem weiteren Themenfeld, für das er zielsicher ein instinktives Gefühl entwickelte. Er gestaltet hochdramatische Handlungen, entwirft packende und ergreifende Szenen, ist gefühlvoll wie in den Unterhaltungsfilmen jener Zeit und er widmet sich den, wie er betont, rein menschlichen Konflikten. Das Hörspiel »Das tote Herz« bildet den künstlerischen Höhepunkt dieser Schaffensphase von 1937 bis 1939. Er selbst nannte es das »Erlebnis von Bad Nauheim«. Während einer der so zahlreich vom NS-Staat organisierten Dichterfahrten war er mit Schriftstellerkollegen durch das hessische Land gefahren worden. In Bad Nauheim, einem Herzzentrum, hielt ein Arzt einen Vortrag vor den Literaten. In einem Pressebericht für eine der Rundfunkzeitschriften damals schildert Josef Martin Bauer die Entstehungssituation mit folgenden Worten. Es wurde eine Fahrt ins wunderliche Erlebnis. Nicht alles habe ich verstanden, was der ernste, gelehrte Mann hinter dem Lehrpult des Hörsaales sprach, aber jenes eine musste ich als eigenstes erleben, das die kleine Tonapparatur mir unwiderstehlich aufzwang. Der Herzschlag eines Menschen wurde hörbar, von dem ich wusste, dass sein Herz nicht mehr schlug. Was ich aus diesem Erlebnis heraus später geschrieben habe, das ist ein stiller, ernster Versuch, das Erlebte in eine Form zu bringen, die andere Menschen teilhaben lassen soll an diesem Großen, das mir vergönnt war. Zielsicher hatte der versierte Hörspielautor die funkische Qualität dieser medizinischen Demonstration herausgehört. Das Schlagen eines Herzens als Leitmotiv. Für ein Hörspiel ein guter Grundgedanke. Nicht ganz neu, freilich, aber Rolf Gunold und Rolf Reismann hatten daraus lediglich eine belanglose akustische Kulisse gemacht. Josef Martin Bauer wollte das eindringliche Pulsieren anders verwenden. Der medizinische Herzton sollte sich mit der poetischen Rede vom Herzen verbinden. Daraus müsste ein intensives Hörspielerlebnis zu entwickeln sein. Das Spiel von Liebe und Freundschaft, von Schuld und Tod, schrieb Bauer ursprünglich für den Reichssender Leipzig. Die Aufnahme der Ursendung vom 15. November 1937 ist nicht mehr erhalten. Das gehörte Tonbeispiel hält die Berliner Einstudierung fest, die nur wenig später, am 25. Februar 1938, erfolgt ist. Man schätzte in Berlin die Möglichkeiten dieses Hörspieleinfalles sehr hoch ein. Hochkarätig besetzte man die Rollen, die das Publikum mit ihren Stimmen fesseln sollten. Theodor Loos als Dr. Lorenz, René Deltgen als Maler Andreas und die alles überragende Hilde Körber in der Hauptrolle der Johanna Die Publikumslieblinge der Berliner Bühnen und vor allem des Films waren so auch im Hörspiel präsent. Der Erfolg der Hörspielsendung war vorprogrammiert. So schrieben die Hörer an den Rundfunk: Das ernste Hörspiel war in seiner ganzen Art, inhaltlich und im Aufbau so wundervoll, dass wir Hörer in unserer kleinen Stadt ergriffen waren. Es war uns ein Erlebnis im besten Sinne des Wortes. Und die nationalsozialistische Rundfunkkorrespondenz resümierte: Aus allen Briefen geht hervor, dass Hörspiele wirklich stark gefragt sind und dass sie für manchen Volksgenossen das große Rundfunkerlebnis bedeuten. Der Deutschlandsender hatte soeben sein Publikum gefragt, welches Hörspiel hat Ihnen am besten gefallen? Mit deutlichem Abstand, etwa auch vor den Hörspielen Günter Eichs, entschied sich die Hörerschaft für Bauers dramatisches Spiel. Sie wählte Das tote Herz zum beliebtesten Hörspiel des Jahres 1938. Ein Votum, das den Hörspielverantwortlichen in diesem Jahr nicht ungelegen kam. Denn wieder einmal ging es um die Verteidigung des Hörspiels. Reichspropagandaminister Josef Goebbels hatte zwar noch nie zu den Freunden des Hörspiels gezählt, aber seine neuesten Direktiven zielten auf ein durchformatiertes Rundfunkprogramm, das allein der ablenkenden Unterhaltung und der politischen Infiltration dienen sollte. Für das Hörspiel war darin endgültig kein Platz mehr. Hörspielredakteure und Kritiker entfachten vielfältige Aktivitäten. Die publizistisch groß angelegte Befragung des Publikums zählte dazu. Die Zeitungen brachten Porträts der bekanntesten Funkautoren. In Zeitschriften wurden Hörspieltexte abgedruckt. Gegen Goebbels Absicht, im Vorfeld der sich abzeichnenden kriegerischen Auseinandersetzung ein reines Unterhaltungsprogramm zu bringen, setzte man noch einmal alles auf das Hörspiel als Kunstform. 1939 schrieb Josef Martin Bauer unter diesem Titel einen Essay. Darin heißt es: Das Hörspiel ist die zuchtvollste Art der Dichtung. Dem Hörspieldichter steht nichts zur Verfügung als das Wort, auf dem allein die Wirkung beruht, wenn es wahrhaft gemeistert wird. Die Intensität des Eindrucks kann nicht erlogen werden mit geräuschvoller Kulisse und lärmvoller äußerer Ballung, sondern muss erzwungen werden mit dem bezwingenden Wort des Dialogs. Als das vollmundige Hörspiel-Credo im Handbuch des Deutschen Rundfunks für das Jahr 1939-40 erschien, war es auch schon überholt. Harmlose Unterhaltungsspiele beherrschten 1939 das deutlich reduzierte Hörspielprogramm. Und 1940, im Kriegsjahr schließlich, konnte das Hörspiel nur noch als Propagandamittel Einsatz finden. Wer von den Funkautoren zum Film wechseln konnte, tat dies. Andere Literaten wurden als Soldaten eingezogen und dienten, wie etwa Martin Raschke, Horst Lange und Josef Martin Bauer, als Frontberichterstatter in einer Propagandakompanie. Für solche gefühlvoll erschütternden Hörspiele wie Das tote Herz, für solche das menschlichste thematisierenden dramatischen Funkarbeiten, sollte erst nach dem Ende des Krieges wieder Platz sein. In den neuen Rundfunkprogrammen seit 1945 in Hamburg und Stuttgart, Frankfurt und München wurde Josef Martin Bauer, wie viele andere ältere und rundfunkversierte Schriftsteller, bald wieder ein geschätzter Beiträger. Er, der dann schon als Hörspielpionier galt, konnte eine zweite Rundfunkkarriere starten. Im Anschluss an unser heutiges Hörspiel »Das tote Herz« von Josef Martin Bauer, eine Tonaufnahme aus dem Jahr 1938, brachten wir ein Nachwort des Rundfunkhistorikers Dr. Hans-Ulrich Wagner. Es sprachen Peter Heusch und Hildburg Schmidt. Sie hörten einen Beitrag des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2000.